Machen Sie den wichtigsten Schritt beim Einstieg in die Welt des Glücksspiels. Entdecken Sie die besten Online-Buchmacher für die Schweiz im Jahr 2024. Spielen Sie auf lizenzierten und sicheren Sportwetten-Websites und haben Sie Spaß.